that we talked to you about in terms of Oktoberfest, and we wish you a Ortsapft is a very, very Prost, and have a good time in German restaurants in Tampa Bay, Florida, and elsewhere in the world. Tell us your Oktoberfest experiences. You can always write to us, and we would love to hear from you. 813-254-5088. Leave us a message. We'll be happy to take that. Take care. 1, 2, 3, Xufa. Happy Oktoberfest to you. Bye-bye now. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen, weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir Sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und Sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen, und ich sitze hier mit meiner Mitarbeiterin und sehr treuen, du hast immer die Telefone bei uns beantwortet, dich kennen alle, aber das ist schon lange her, und liebe Freundin Therese Thielke, hallo. Hallo. So, und wir sitzen hier vor zwei tollen Büchern. Und das ist ein Teil einer Serie. Und da ist das erste Buch und das im Jahr 2020 neueste Buch. Und das spielt aber an einer Stelle. Weißt du, wo es ist? Ja, das ist Wycliffe. Mhm. Und es ist an der Westküste von Amerika. Und zwar oben im Norden, close to Alaska. Aber es ist also das Puget Sound, also von der Landschaft her. Ja. Man sagt Sund auf Deutsch, was ich sehr interessant fand. Denn sie hat ja das Buch, das erste, was sie hier, Delicate Dreams, auf Englisch geschrieben hat. Ja. Sie ist Deutsche, die Autorin, hat es dann ins Deutsche übersetzt und hat es dann Träume am Sund genannt. Also auch ganz interessant, eben auch mit den Träumen, die hier im Dreams in der Überschrift sind. Und das ist Wycliffe, gibt es also es gibt es nicht. Es ist also ein fiktives Dörfchen, aber sehr genau beschrieben, wo es ist. Ja, so, und wie es liegt direkt am Wasser. Aha. Also am Pazifik, ja. Nord. Ja. Und auch gebaut direkt an der Straße, so wie die meisten oder viele von den kleinen Städten und Ortschaften im Westen an der Straße, ja, am Strand gebaut sind. Also am Wasser. Ja, direkt am Wasser, okay, ja, direkt am Wasser. Und warst du schon mal in der Gegend? Nein, ja, leider nicht. Ja, ich, nein, war auch noch nie da oben. Aber es klingt sehr schön. Also was ist bestimmt ein Ziel? Und wahrscheinlich werden alle von den Besuchern dann nach Wycliffe suchen. Und irgendwann wird sie dann wahrscheinlich Schilder aufstellen müssen. Ja. Susanne Bacon Land. Ja. Und wie immer da an den Küsten eigentlich gibt es sehr viele Inseln, ja, wo dann ein Boot Traffic gemacht wird. Also Fähren, die also Fähren sozusagen, die dann von der Stadt nach der Insel geht, und da haben sich auch Leute niedergelassen. Und das ist dann ein ziemlicher Verkehr und alles Mögliche passiert da. Ja, und du liest für dein Leben gern und jetzt hast du jetzt diese Bücher gelesen und jetzt erzähl uns mal, wie es anfängt, denn das ist interessant, denn das hat ja auch ein bisschen was mit jemandem Deutschen zu tun. Ja, weil die Dadi ist die Hauptfigur in beiden Büchern und sie war verheiratet mit einem Amerikaner in Deutschland und sie ist natürlich Deutsche und dann sind die ausgewandert und kamen eben hier zurück nach Amerika und sind aber im Norden, im Mittel vom Land, im Norden haben sie sich niedergelassen, bis der Mann starb und sie wollte dann an die Küste, an die Westküste, weil das war näher und sie hat sich halt mehr Familie mit dem gefunden. Und sie hat dann gedacht, sie könnte vielleicht ein Geschäft anfangen, etwas von Deutschland und hat es dann auch gemacht. Naja, aber das war ja nicht der Grund, warum sie wollte ja eigentlich, das Geschäft war gar noch nicht die Rede von, sie wollte eigentlich mitmachen da im Ort. Sie wollte was machen und konnte das nicht, ohne dass sie deren Geschäft ja, beginnt. Ohne dass es sich mit also dem musste, Geschäft dann anfing. Also sie wollte eigentlich ein Weihnachtsfest, mitmachen bei einem großen Weihnachtsfest im Ort. Und die einzige Möglichkeit, das zu machen, war, wenn sie in die örtliche Handelskammer eintritt. Ja, das kannst du nur, wenn du Handel treibst. Und heißen tat sie übrigens Gertrud Schmidt. Und das fand ich sehr amüsant, weil meine Großmutter so hieß, Gertrud Schmidt. Ja. Also die Mutter meines Vaters hieß so. Und ich bin als Schmidt, als Susanne Schmidt groß geworden. Aber also und dann hieß sie eben Dotti, weil sie so ein Pünktchen auf dem Klassenfoto war. Das war eigentlich eine sehr süße Idee für diesen amerikanischen Kosenamen, den sie dann hatte. Dadi. Ja. Also sie hat dann einfach gedacht, wie kann ich jetzt da mitmachen? Und da ist ihr ja die Nachbarin zu Hilfe gekommen. Right. Und die Nachbarin hat gesagt, weil, warum machst du dann nicht ein deutsches Geschäft auf, da du ja sowieso von dort bist und du weißt, wie das drüben aussieht und was gut zu verkaufen wäre und so an. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich werde dann ein Geschäft anfangen nur mit dir, mit der Nachbarin. Und es wurden dann sehr gute Freunde zusammen. Schön. Und die andere hat aber, die Dottie hat das Deutsche gekannt und die andere konnte, glaube ich, Buchhaltung recht gut. Oder die war die nicht Mathematiklehrerin oder irgendwas. Ja, die haben dann eben sich so arrangiert, dass eine tut den Verkauf und die andere geht in die die Buchführung. Ja. Und in dem Geschäft gab es so typisch deutsche Waren. Was ist denn typisch deutsch? Was meinst du, was die Amerikaner sich vorstellen? Die wollten erst einmal Bratwürste haben. Gute Bratwürste. Hotdogs gibt es hier ja. Ja. Und dann wollten sie Leberwurst haben. Ja. Leberwurst ist sehr gefragt hier und vor allem. War es nicht auch Leberkäse, aber Leberwurst auch beides? Die haben erst diese Sachen angefangen, weil die jeder kannte. Okay. Und dann hinterher hat sie noch den Leberkäse gebracht, musste aber erklären, dass da kein Käse drin ist, sondern das war Brät. Ja. Das ist wie Hamburgerfleisch, nur etwas feiner, ganz fein. Ah. Und der kam sehr gut an, weil sie denen alle ein Rezept gegeben hat, wie die das kochen sollen. Und in jedem ihrer Bücher sind auch Rezepte. Ja, weil die Dadi hat dann gedacht, das wäre doch ganz gut, wenn man den Amerikanern auch gleich als Rezept dazugeben würde, was sie da mit kochen könnten und wie sie das essen könnten. Genau, denn die Deli selber macht kein Essen, sondern die verkauft also die Zutaten. Sie verkauft nur eben die Zutaten. Genau. Und die Leute waren sehr angetan, dass sie denen eben auch die Rezepte dazu gab. Und mehr Leute haben sich dort eingefunden, weil sie dann genau wussten, wie sie den Leberkäse und Leberwurst und Bratwurst und die deutschen Pouletten und wie sie das alles zubereiten müssen. Und das hat ganz anders geschmeckt als wie das Amerikanische. Und so kamen halt immer mehr Leute in ihr Geschäft. Und sie war immer sehr freundlich und sehr hilfsbereit und war also richtig nett. Ja, also dadurch lernt man auch Leute kennen, nicht? Die also dann auch in den Laden kommen. Und auch die Nachbarn, die Geschäftsnachbarn. Ich glaube, das war eine ganz nette Gemeinschaft. Die hatte ja gleich auf der Hauptstraße auch was gefunden. Ja, das war eben dann die Hauptstraße. Ja. Und da hat es andere kleine Geschäfte gehabt und kleine Restaurants und so an. Und die waren alle sehr freundlich miteinander und hilfsbereit miteinander. Und das hat also gut zusammengepasst. Und das war natürlich für Sie ein großes Glück. Das ist eine Gemeinschaft, die man in dem, die man dann reinwächst. Ja, sie hat eben dabei Glück gehabt, dass ihr wurde immer wieder geholfen und sie hat sich hilfsbereit erklärt für die anderen Geschäftsleute und somit ist da also ein guter ein gutes Auskommen miteinander passiert. Ja. Und die Schreiberin hat also, die Autorin hat also dieses Buch auch so geschrieben, dass die Dottie immer am Ende jedes Kapitels, das fängt, also hast du nicht gesagt, es wäre ein ganzes Jahr gewesen, nicht? Dieses Delicate Dreams. Ich glaube, es war ein ganzes Jahr. Ja, ich denke, das ging. Und es geht also immer auf Weihnachten zu. Das ist immer ein schöner Abschluss. Und da hat sie ja immer jemandem geschrieben. Da hat sie an ihren toten Mann geschrieben und hat ihm erzählt, was sie alles gemacht haben. Und ja, und vom Bürgermeisteramt aus, wo sie hat eben das Geschäft haben müssen, das wurde ihr dann zugesagt. Und sie wollte dann ein ganz tolles Fest machen und die ganzen Fenster dekorieren mit Weihnachtssachen und die haben jeden Monat so und so viel Geld in diese Gemeinschaft getan und dann kam eine Nacht ein großes Unglück und ein Einbruch oder ein Diebstahl fand statt mit einem eingeschlagenen Fenster und das ganze Geld, was die gespart hatten, war weg. Und das war bestimmt für dieses Weihnachts, also für dieses großes Weihnachtsfest. Ja, nicht? Für das Weihnachtsfest. Und also die wollten neue Lichter haben ums Bürgermeisteramt drum und auf dem großen Platz vor dem Bürgermeisteramt wollten sie neue Lichter haben. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt haben wir gar nichts. Oh. Und dann haben sie sich aber erinnert an altertümliche Sachen, wie man das machen könnte. Und da wurde es eigentlich schöner für das Weihnachtsfest, als sie geplant hatten. Also haben sie Äpfel aufgehängt statt irgendwas anderem oder ich weiß jetzt nicht, aber also irgendwelche alten Sachen. Und die alten Sachen lagerten die noch irgendwo? Also sie haben alles wieder rausgeholt, da haben sie was neu fertig? Haben sie halt wieder neue Sachen rangehangen, aber alles mehr natürlich, was sie vorher wollten, künstlich machen mit dem Geld. Ja. Und so waren sie jetzt also ganz glücklich, dass sie die altertümlichen Sachen doch wieder zu Gebrauch nehmen konnten und hübscher gemacht haben. Prima. Also das ist eine sehr positive Einstellung. Idee, nicht? Einstellung, ja. Und die Ideen, die sie dann alle brachten und jedes hat halt dann seine Idee ausgeführt und so kam ein ganz fantastisches Weihnachtsfest zustande. Und die Dottie ist ja nicht ganz so allein geblieben, wie sie war. Also es ist auch ein bisschen auch Romanze bei der ganzen Geschichte. Ja, das also, natürlich auch. Aber sie hat da gar nicht weiter dran gedacht. Es waren halt alles ihre Freunde. Ja, und das ist schön, also diese ganze Gemeinschaft. Ja. Und ja. Jetzt, das ist also dieses Delicate Dreams Buch und es endet auch mit einem Brief an ihren Mann wieder. Und also quasi ein Tagebuch an sich selbst im Prinzip. Also eine sehr schöne Struktur, ein Roman so herzustellen. Und das war jetzt der erste Roman. Der Roman, den gibt es auf Englisch. Die Autorin hat zunächst einmal alle diese Bücher auf Englisch geschrieben. und nach wird jetzt auch, ist auch Bedarf, haben die Leute auch Interesse, die Deutsche sind, diese Bücher auch auf Deutsch zu lesen. Und so gibt es also dieses Delicate Dreams eben auch mit einem deutschen Titel und auf Deutsch. Das ist aber ganz neu. 2020 hat sie erst begonnen, diese Geschichten auch für andere zu schreiben. So eigentlich auf Englisch ist es mehr von Interesse für die Leute, die im Puget Sound wohnen und auch oder da mal waren, weil sie dann sich natürlich gut vorstellen können, was da alles passiert. Right. Und das deutsche Buch heißt dann Träume am Sund, was ich sehr, sehr schön finde vom Titel her. Und jetzt hast du aber nicht nur das erste, ich glaube, das ist etwa 5 Jahre her, wie das erste angefangen hat, und jetzt hast du das neueste, was aber nicht heißt, dass da jetzt Ende ist, sondern das ist also jetzt nur das neueste von 2020 und das heißt Suddenly Snow. Und das, wenn wir hier in Florida sitzen und uns darüber unterhalten, du kannst es dir vorstellen, ich kann es mir vorstellen, aber die Floridianer, die sind natürlich, für die ist das was ganz Neues vielleicht, wenn einer den Schnee nicht kennt oder es ist etwas, was nicht in Florida passiert. Also es ist was, auch was Schönes zum Träumen. Das ist vor allem im heißen Sommer. Ich fand es sehr nett, ich fand es sogar interessant, weil da war ein bisschen mehr Romantik drin und da wurde Wycliffe mehr beschrieben. Es war ja gebaut am Berg, so da war die Altstadt unten am Wasser und dann kam die neue Straße, die war am Berg und oben auf eine Plattform gebaut und man konnte es nur mit Treppen erklingen oder eigentlich Das erinnert mich an Marburg. In Deutschland gibt es die Stadt Marburg. Da musst du, wenn du die Altstadt willst, musst du einen Aufzug nehmen. Weil ja, und die hatten noch keinen Aufzug, sondern die hatten nur Treppen. Ja, ja, aber das ist so ähnlich. Also wenn eine Stadt, eine Unter- und eine Oberstadt quasi. Ja, ja, ja, interessant. Ja. Also das ist dieses Wycliffe, ist also auch auf einer Anhöhe. Ja. Und dort geht es natürlich darum, die Geschichte Suddenly Snow beginnt mit was? Mit Schnee natürlich. Mit Schnee. Da kam eine Opernsängerin von woanders her und die wollte einen Tag in Wycliffe verbringen, weil sie so viel darüber gehört hat und vor allem für Weihnachten. Und da ist sie gegangen mit dem Bus und hat sich in Wycliffe umgeguckt. Und dann am Mittag auf einmal fing es an zu schneien. Und die haben gesagt, oh, das ist nicht schlimm, der Schnee bleibt sowieso nicht liegen. Und da hat sich also niemand drum gekümmert. Aber bis am Abend war schon ein Fuß Schnee und der blieb halt liegen. Und es hat geschneit die ganze Nacht durch und am anderen Morgen noch. Und auf einmal hatten die 4 Fuß Schnee. Schön. Also nicht schön, aber schön für die Geschichte. Ja, ja. Und dann plötzlich hat jedes in der kleinen Stadt gehört, dass ein Erdrutsch stattfand genau vor Wycliffe auf der Hauptstraße 5, die nach, halt weiter runter nach Amerika führte. Und so, die waren also total abgeschlossen von dem Rest von der Welt. Und nach Norden wollte ja niemand gehen, denn da kam ja dann Alaska und war noch mehr Schnee. Ein bisschen kühler. Ja. Ja. Und Wycliffe hat eben für Weihnachten immer viel Fremdenverkehr gehabt, weil sie immer ein romantisches Weihnachtsfest statthielten. Und auch ein Konzert wurde immer abgehalten und das hat sich halt dann rumgesprochen und die Leute kamen alle. Aha, also aber in dem Moment waren sie also alle eingeschlossen in der Stadt und da konnte keiner mehr weg. Also nein, es war dann und da gab es also nur 2 Hotels und ein Bed and Breakfast, was neu aufgemacht wurde von einer Frau, die war alleine, ihre Eltern waren verstorben und haben ihr ein großes Haus hinterlassen. Und sie hat auch gesagt, was soll ich mit dem großen Haus, ich muss Geld verdienen. Und so hat sie das verkauft und hat ein Bed and Breakfast angefangen, was sie gesagt hat, das alleine kann ich leiten. Und in der Nacht, wo es dann so anfing zu schneien, hat halt jedes nach einer Unterkunft geguckt und da waren die beiden Hotels längst ausverbucht. Ja. Und da kamen also einige Leute gingen ins Oberdorf oder Oberstadt, mhm. und die wurden alle rekommendiert zu mhm. der Frau, und die hat dann verschiedene Leute hat sie genommen und war dann sehr, sehr happy, dass sie doch die Leute unterbringen konnte. Ja, das war also geschlossene Gesellschaft, ja. da hatte sie also schon ja. die Leute davon. Ja. Und es sind immer wieder die gleichen Leute, das heißt, unsere Dottie ist immer noch unterwegs und die Buch. Hat natürlich all ihre guten Freunde empfohlen zu dem Bed and Breakfast. Mhm. Und ja, und so hat die Frau von dem Bed and Breakfast immer wieder gesagt, ja, geht auch runter. Und die hat deutsche Ware und hat gute Ware. Und die Leute kamen alle von auswärts und die wollten natürlich einkaufen und haben gesagt, ja, wenn das so gute Ware ist, gehen wir auch dorthin. Und so hat die Dari viel Geschäft gemacht mit der deutschen Leberwurst. Schön, also Leberwurst. Alle selbst ja, mit dem Leberkäse. Aber ja. auch die Nachtisch, ich glaube, es wurde auch immer wieder von Stolle ist die Rede. Irgendwo. Oh ja, natürlich, das gehörte dazu. Ja, Lebkuchen, Stollen und Lebkuchen meine, ja, also, und Zimtsterne ja, und ja. was halt so gibt. Ja, das ist speziell Weihnachten. Also ja. da denken wir auch alle immer fröhlich dran, wenn so die Dezemberzeit rundrollt. Im Herbst sind es immer Zwetschgen, da rennt immer halb Amerika im Kreis. Wo gibt's Zwetschgen? Und Weihnachten sind es halt die Zimtsterne. Ja, ja, eben, ja. ja. Das war also sehr interessant. Es ist ein bisschen größer wie das erste Buch. Auch ein bisschen vom Format her interessant, meinst du jetzt? Oder meinst du jetzt einfach dicker als Buch? Auch, ja. Ja, no, ich denke, es ist ein bisschen mehr als ja. das erste. Ja, also je nachdem. Und ich meine, die Geschichte, die dazwischen liegt, spielt ja dann sicher auch irgendwo eine Rolle. Aber ich glaube, jedes Buch ist auch abgeschlossen in sich. Ja, also wenn man jetzt ja. nur das eine lesen würde oder das andere, dann wird man neugierig. Das ist eine neue Geschichte. Genau. Aber in dem Fall geht es halt, weil alle Leute sind nach White Cliff gegangen. Ja. Und so hat man halt die Stadt dort ein bisschen kennengelernt und soll also sehr hübsch gewesen sein. Hast du jetzt Sehnsucht nach Weihnachten in White Cliff? Ja. Eigentlich ganz schön. Und unsere Dottie hat dann auch ein bisschen mehr Romantik auch und andere auch, hast du gesagt. Da gibt es also einige Paare, ja, die sich da im Schnee finden. Ja. Und das ist auch eine sehr sympathische Angelegenheit, denn ich glaube, man träumt doch auch immer gerne mit und sagt, das ist sehr ja, toll, sicher, ja. wenn jemand nicht nur alleine ist. Weil und zum Schluss haben sie dann gesagt, da war ein Doktor, der kam von der Insel. Mhm. Und auch der hat jemand gefunden, auch von der Insel, und die haben dann zu allen dort gesagt, nach Weihnachten, weil nächstes Jahr lade ich euch alle ein, kommt auf die Insel und wir werden Weihnachten auf der Insel und in Wycliffe. Feiern, also in beidem. Ja. Das heißt, sie hat sich schon wieder die Tür aufgelassen für den nächsten Roman, gell? Das finde ich auch sehr, sehr sympathisch. Ja. Und da könnte jetzt also ein ganzer Wycliffe Fanclub entstehen, was natürlich süß ist, wenn man dann also sagt, hast du die gelesen und die Geschichte ja, und die Geschichte. Right. Ja. Und ja, das ist sehr sympathisch und ich glaube, das ist auch etwas, was man, ja, manchmal ist man irgendwo, wo man also einfach ein schönes Buch mitnehmen will. Ich habe letztes Wochenende mit einer Dame gesprochen über Urlaub und da hat sie gesagt, ja, einfach ein Fahrrad, Klapprad mitnehmen, im Auto, Koffer, Ferienwohnung und ein gutes Buch. Ja. Und siehste, hier haben wir dann das gute Buch, was ja, wir hier Ja, das also ist zu empfehlen, das ist wirklich nett zu lesen, ja. schön zu lesen, ja. gut geschrieben und ich fand es interessant. Schön. Also ja. dann danke ich dir fürs Lesen und dann empfehlen wir das weiter. Das ist die Susanne Bacon, eine Deutsche, die im Puget Sound lebt und die in Stuttgart geboren wurde und Literatur und Linguistik studiert hat und als Autor, Journalist und Kolumnist. Das heißt, sie hat also eine Kolumne geschrieben für über 20 Jahre. Ich glaube, sie schreibt weiterhin. Und sie und ihr amerikanischer Mann leben eben im Puget Sound. Das ist im Washington State.